Du wärst, was ich mein. So, das ist hier wieder Pogoradio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 11.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ihr seid live dabei bei Punkrockers Radio. Wir machen jetzt eine Aufzeichnung. Das heißt nicht, dass ihr eine Aufzeichnung hört, sondern ihr seid live bei der Aufzeichnung dabei für Bermudafunk. Und hier zu Gast ist die unbekannteste Band der Welt, nämlich die Smarsleys. Schönen guten Abend. Ja, hallo, die Smarsleys. Ja, es gibt sogar ein T-Shirt, sehe ich gerade, von eurer Band, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt das T-Shirt, richtig. Da haben sogar die Beats da extra unterschrieben. Nee. Auf der Rückseite doch, ich beweise es. Moment, halt mal. Nee, ich glaube, das ist Radio, ich glaube das einfach. Die Leute sehen es, ne? Ja, ich sehe es auch nicht. Es ist noch der alte Schriftzug drauf. Und sowas geht auch nicht bei 60 Grad raus, oder was? Mit so einem Edding? Es sieht schon ein bisschen ausgebleicht aus. Das ist eingebrannt. Okay. Eingebrannt. Ja, die Smarsleys, wo kommt ihr denn her? Was wir ist kommen eure aus Destination? Schönen bergischen Land bei Lindlar. Also eigentlich proben wir in Linde, es ist halt nochmal ein kleinerer Ort von Lindlar. Und ja, das Beverly Hills von Köln quasi so gesehen. Ich kenne ja das Bergische Land. Ich war, glaube ich, noch nie im Bergischen Land. Das ist auf jeden Fall. Aber es heißt ja immer, da kommen die Idioten her, die irgendwie in Köln Auto fahren oder so, ne? Irgendwie, ne? So mit so einem Kennzeichen. Ich weiß nicht, das ist BM. Ach so, das heißt nicht Bergisches. Nein. So. Quasi Bergisches Land. Es gibt halt GL für Gladbach und GM dann für Gummersbach. Also ich glaube, es geht noch für geile Menschen. Auch noch. GL halt für gute Leute und BM ist halt für gymnastische Menschen. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier gerade bei Bermudafunk zuhören und in Mannheim wohnen, also das Bergische Land ist so ein Äquivalent zum Odenwald. Ja, so könnte man das quasi bezeichnen, richtig. Mhm. Grüße auch nach Mannheim. Wie du warst heute? Ich war heute in Ludwigshafen noch. Nee. Eben Ländle. Was hast du gemacht? Also meine Freundin kommt daher und da war ich heute noch da gewesen und jetzt auf dem Weg sofort hier. Erstmal noch zur Probe nach Lindlar ins Bergische und dann jetzt hier nach Köln. Und wir machen was sowas mit einer Bahncard 100 oder wie? Nee, ich bin hingefahren. Mit Auto. Mit einer Bahn, genau, und zurück mit dem Auto. Ah ja. Ja. Ich mache das mal per Helikopter, das geht eigentlich am schnellsten. Das ist auch eigentlich am komfortabelsten. Ist ja auch, ist ja auch gerade modern, das ist eine Helikopterbeziehung. Ja, wie gesagt, ich habe da so meinen eigenen Flugplatz. Nicht schlecht, Das ist halt ganz praktisch. Quadcopter. Kann man dann immer über der Freundin mit dem Helikopter schweben und schauen, was er so macht? Das mache ich dann auch. Ja, richtig, genau, das ist auch ganz praktisch. Und wie gesagt, wenn man so einen eigenen Flugplatz hat, bietet sich das eigentlich an. Also, Platz habt ihr ja da im Bergischen Land, ne? Das gibt es eine Menge auf jeden Fall. Es ist genug Wald und Wiesen, wo man sich schön im Sommer austoben kann, ja. Das heißt, mit der Boeing 5, 6, 7 kommt man da ganz gut landen auch, ja. Ja, und jetzt mal zu eurer Band. Ja. Also ich habe da mal so kurz reingehört und habe mich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ihr seid ja so eine typische Spaßkombo eigentlich, ne? Kann man so sagen. Zufälligerweise ist heute auch der 11.11., also wenn das im Bermuda-Funk läuft. Stimmt. Weiß jetzt auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ihr seid ja eigentlich gute Laune-Band, ne? Also so eure erste CD hieß Blumenpunk. Genau, ne? Richtig, ja. Also das ist eigentlich nichts für so Crust-Fans. Nicht wirklich. Doom. Also, ja, wie gesagt, wir haben mit dem die Band auch gegründet, weil wir einfach Spaß haben wollten in der Band und Spaß generell auf Konzerten. Das haben wir in den Anfangstagen auch wortwörtlich das genommen. Das behaupten ja auch Bands, die jetzt irgendwie ganz ernste politische Texte machen und irgendwie die ganze Zeit ins Mikro schreien und rumheulen. Die behaupten ja auch, die machen es aus Spaß. Ja, wir wollten eigentlich unsere. Ihr wollt gute Laune verbreiten. Genau, richtig, genau, auf jeden Fall. Ja. Also die Punk. Ja. Und lieben das halt und finden die Musik ganz gut, die wir machen. Und, wir wollen den Leuten Spaß bereiten. Also ihr denkt nicht an euch, ihr seid total selbstlos und sagt, ihr wollt gute Laune und egal, ob ihr jetzt gerade irgendwie. Na, wir wollen selbst auch unsere Spaß haben. Und vermittelt das halt irgendwo weiter, weil wir einfach eine gute Zeit haben wollen. Und deswegen haben wir das Ding eigentlich auch gemacht und für uns bis jetzt auch. So weitgehend weiter. Ja, weil so das Dobe ist irgendwann ausgegangen, dachten wir so, komm, das Zeug ist scheiße teuer und so und dann machen wir einfach mal gute Musik und sind genauso gut drauf. Mhm. Und deswegen haben wir es einfach beibehalten und ja, machen einfach Funpunk. Seit 2002. Kostet auch nicht so viel. Ja. Was kostet nicht so viel? Dieser Funpunk, also unsere Mucke. Kostet nicht viel. Wenig. Wie jetzt Drogen zum Beispiel. Ach so. Genau. Stehen da eher auf der. Ihr hört sowas auch privat? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Definitiv. Also immer gute Laune am Start. So. Ja, also wir sind halt ganz ehrlich gesagt, wenn die Sonne scheint. Michael Wendler-mäßig. Wir sind die Michael Wendler des Punkrocks, du auch mit dir mit dieser Lederjacke, mit dieser originalen Michael Wendler Lederjacke. Ja, wir sind halt schon wie die Fischer Ultras, das kann man so genau behaupten, ja. Ja doch, ehrlich. Also wenn die Sonne scheint, fühlen wir uns am wohlsten. Wir haben uns auch gegründet im Sommer 2002 und es war ein schöner Sommer und den tragen wir auch weiter bis in unserem Herzen. Ja, jetzt hat gerade eben, hat man ja die Band gehört, Outsiders Joy. Ich weiß nur, dass die bei Hulk Records mal rauskam. Ja, ist auf jeden Fall. Und die kommen ja auch aus der Gegend, ne? Also aus Köln-Umfeld, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Ins Mikro sprechen, bitte. Ah, sorry. Ja, genau, richtig. Mit denen spielen wir auch zusammen. Mhm. Quasi kommenden Freitag, heute ist ja der 11.11. Ja. Und am Freitag, der 13. spielen wir im Tsunami Club mit Outsiders Joy ein Konzert. Mit dabei sind auch noch Glück umsonst, die kommen ja auch aus Köln. Ja, die wohnen ja gleich, also der Sänger wohnt ja gleich um die Ecke. Ach, vom okay. Tsunami Club. Ah, da kann er da mit der, nicht, da kann mit der Hausschuh hinlatschen. Ja, das ist doch sehr, sehr praktisch für ihn. Und ja, wir haben auch schon mal mit denen zusammengespielt und das sind echt nette Jungs. Nette Jungs, ja. Die sind aber auch selten auf Tour, ne? Also von denen sieht man auch selten was, glaube ich. Also wir sind so nicht irgendwie ins Gesicht gesprungen irgendwie. Nö, also ich weiß es jetzt gar nicht. Wenn ich auf ein Konzert gegangen bin. Nö, Glück umsonst jetzt eher weniger, ne? Outsiders Joy machen schon mehr, haben jetzt in den letzten 2 Jahren auch, glaube ich, keine Live-Auftritte gegeben. Ja, das meine ich, ja. Umso froher sind wir quasi. Ja, wer hat es jetzt ausgeklüngelt, dass er jetzt im Tsunami-Club spielt? Das habe ich gemacht. Der Peter. Der flotte Peter. Ich habe euch noch gar nicht vorgestellt, ne? Ja. Der Peter, also ich bin ne? Peter. Gesang. Ja. Thomas. Ja, ich bin der Thomas Smarsley, der Bruder von Peter und bediene das Schlagzeug. Ach, ist der Brüder? Mhm. Genau, ja. Ach. Ja, aber quasi so eine klassische Family-Band, außer ich jetzt. Ich bin mehr oder weniger adoptiert. Ich bin der MC und spiele in einem Bass. Ja, der das MC? Macht Spaß. Ja, Der Markus, der kommt hier, mein Initial. Ah, war früher großer Hip-Hop-Fan und daher rührt das. Aber so, als ich so 12 war, ne? MC Hammer und ja, ihr wisst schon. Ich habe ja große Sympathien mit Bassisten. Ja, also der MC macht auf jeden Fall auch einen krassen Battle-Rap und was voll drauf. Auf alle Fälle. Rap mal. Nee, kann so ein bisschen Beatbox so. kommt die Maus ins Haus und ist raus. Nicht schlecht, der Schwester. Ja, gut. Geile Scheiße, Alter. Okay. Ja. Wir waren stehen geblieben beim Konzert, was am Freitag genau. ist. Genau, richtig. Ja. Also wir haben unseren Arsch auch mal wieder hochbekommen nach einem Jahr und geben auch mal wieder ein Konzert. Mhm. Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kommt vorbei, wenn ihr nichts anderes vorhabt. Es wird ein schöner Abend. Wir spielen nämlich Punkrock und Bier. Und wir freuen uns über jeden, der kommt. Im Tsunami Club in MC, Köln. Der hat so einen pinken Tanga an. Ich habe so einen violetten String-Tanga an. Und der Peter, der spielt komplett nackt. Also komplett, ja. Polrü quasi. Ja, so, das ist jetzt eigentlich so in der, ist jetzt heute, ist ja eigentlich nichts Besonderes mehr. Eigentlich nichts Besonderes, ne? Wobei gut, ganz nackt spielen wir nicht, wir haben halt noch die Schuhe an. Ja. Die Lederstiefel müssen dann schon noch dabei sein, sonst wird es ein bisschen kalt. So, das stimmt wohl. So Mokassins oder was? Nö, Wildleder. Du wolltest auch deine Hacks anziehen, oder? Die Stiefel. Ja, die habe ich ja immer an. Das ist. Ja, ich dreh mal jetzt eine. Ich habe schon gesehen, ihr habt das so eine fette Schuhwerk. Zigarettenschachtel hier da vorbereitet. Und kannst du gerne nehmen. Ja, ich freue mich immer ganz gut mit Wandern. Ja. Und trage ich ganz gern beim Shopping im Bergischen. Und wenn ich halt mal ein paar Äpfel brauche und Birnen und so. Und ich habe gesehen auf Google Maps, ne, da im Bergischen Land, da gibt es ja so viele Seen auch, ne? Aber ich habe es nie geschafft, zu so einem See zu gehen. Welcher See ist denn empfehlenswert? Die auf jeden Fall. Die Bever, ja. Bever? Talsperre. Ja, Bever-Talsperre, da musst du mal hin. Es gibt auch abgelegenere Stellen dort, wo es sich absolut lohnt, mal hinzugehen. Zum Beispiel die Klippen, wo wir früher immer waren. Stimmt, ja. Wenn du möchtest, erzähle ich dir mal ganz genau, wo das ist. Das ist wirklich sehr abgelegen. Engelskirchen. Ja, ja, ja. Bei Engelskirchen. Ja, ja. Ja, also eher bei Wipperfürth. Bei Wipperfürth, da meinst du? Ja, die Bever ist eher bei Wipperfürth. Die Bever ist bei Wipperfürth, aber ich meine, die anderen Klippenstellen gibt es auch Richtung Engelskirchen. Da, wie ist es eigentlich so im Hinterland? Da ist doch irgendwie auch irgendwie so eine Nazi-Problematik, ne? So, dass irgendwie so zwischen Freiwillige Feuerwehr und Schützenverein da irgendwie sich ein Haufen braunes Gesocks wuselt. Also, ja, im Ziel. Ja, je nachdem, leider schon. Wir haben es einmal festgestellt, wir haben in Biesfeld mal gespielt, für alle, die Biesfeld kennen, das ist bei Kürten. Und ja, da waren tatsächlich... Ach, bei Kürten? Bei Kürten. Ja, das war natürlich... Ihr wisst Bescheid. Ja, ja. Wo tatsächlich dann vor dem Konzert so ein paar Nazis da rumgepöbelt haben. Mhm. Aber... Ja. Ansonsten ist es. Und im HJZ Bahndamm hatten wir auch Probleme gehabt. Ja. In Wermelskirchen. Okay. In Wermelskirchen, genau. Ja, in Wermelskirchen. Da verschiebt sich dann halt diese Eu-Szene, da verschwimmen so die Grenzen so ein bisschen. Aber ich spiele jetzt auch mit Keine Reue zusammen. Ja, genau. Ja. Der in Leverkusen im Kulturausbesserungswerk, oder? Oder wo? Hier im Sinners Club. Der ist in... so eine Kneipe, oder? Genau, in Leverkusen, Opladen. Mhm. Und ja, da spielen wir am Samstag, der 5. Dezember spielen wir da. Also wer da irgendwie aus dem Umkreis kommt, kann er sich gerne mal dafür, dass ihr eigentlich schon seit einem Jahr kein Konzert mehr gegeben habt, macht er jetzt ja richtig Dampf, ne? Mit zwei Konzerten im Jahr ist das auf jeden Fall hier der Höhepunkt des Jahres. Auch irgendwie zwei Konzerte, das ist ja Hölle. Hallo, aber wie oft probt ihr eigentlich? Wie oft wir proben? Ja. Regelmäßig einmal die Woche. Ja, wir versuchen das einmal die Woche. Auf jeden Fall. Na, gegebenenfalls kommen schon mal unvorhergesehene Zustände dazu, wie jetzt aktuell. Beim Thomas ist mehr oder weniger jetzt letztens die Bude abgebrannt und runter die Wohnung. Richtig abgebrannt? Ja. Alles weg? Ja, warte mal, du musst schon ins Mikro reden. Also unsere Zimmer ist schon ziemlich abgefackelt und war schon ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben und so. Und da sind alle Erinnerungen verloscht, also die ganzen Bilder und... Nee, also meine Wohnung ist nicht, die ist halt nur vom Rauch geschädigt, aber das war halt schon doof, wenn man da irgendwie nicht durch den Treppenflug kann, sondern von der Feuerwehr gerettet werden muss. So Sachen wie Festplatte und sowas sind noch... Es ist alles dann, also bei mir ist nichts verbrannt, es ist nur verräuchert quasi und das ist ja langweilig. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt jetzt irgendwie die Hammer-Story oder so. Das ist nicht mit der gegrillten alten Dame. Ja, ja, es war ja auch, ne, es ist ja, der Auslöser war ja gewesen, eine alte Frau, die RNAP. Genau, RNAP. Hat Würstchen gegrillt und dann irgendwie vergessen, den Herd auszumachen. Oder? Naja, auf jeden Fall. Kommt vor in den besten Familien. Ja. Ja. Das sind halt auch mit einschlagende Erlebnisse. Jetzt sollten wir mal langsam was spielen von euch, oder? Ja, gerne. Ja, was? Jetzt kommt quasi Generation der Vollidioten. Vom Titel her finde ich es ja am ansprechendsten. Dann spielen wir das so. Aber wir können auch dieses Enttürnungsgefahr spielen. Das ist der Titeltrack, der... Genau. Ihr habt ja vor 5 Jahren das letzte Mal irgendwie in Longplayer veröffentlicht. Genau. Mit sagenhaften 6 Liedern. So sieht's aus. Ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber naja, die Zeit vergeht und... Es gibt auch Wichtigeres, ne? Genau, zum Beispiel Saufen. Ja. Wir haben uns der Party dann ganz verschrien. Ja, dann spielen wir doch mal sofort Enthirnungsgefahr, auch sehr passend gerade zur Situation in diesem, in diesem Land, was immer noch sehr... ich habe gedacht, in dieser Sendung. In dieser Sendung, nein. Nee. Was immer noch sehr aktuell ist und ab dafür würde ich sagen, spielen wir das Lied. Das war das Tada. Enthirnungsgefahr von der Band Smarsleys, die jetzt hier gerade im Studio sitzt. So sieht's aus, genau. Hier gerade live im Studio. Muss euer Bassist schon wieder Pippi. Ja, der hat irgendwie eine ganz schwache Blase Mir geht's genauso. Wir mussten auch gerade auf dem Hinweg hierhin nach Köln ein paar Stopps machen, bis wir erstmal hier ankamen. Aber so ist das nun mal. Ja. Es sind halt einige Tankstellen hier auf dem Weg, das war dann kein Problem. Mädchen. Ich sollte vielleicht mal hier so ein Pissoir oder so eine Rinne, so ein Pissrinne irgendwie so ins Studio einbauen. Ja, wow. das wäre ja. auf jeden Fall eine gute ganz, ganz gut. Kann man einfach laufen lassen. Oder so ein Urinspeier hier direkt hier raus. Oder halt, dass jeder jeder kriegt so ein Ding, so ein Headset. Mit Funk. Ja. Ja. Wäre natürlich auch geil. Und dann kann man während dem Pissen weiterreden. Das wäre ja auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ja. Ah, bist fertig oder was? Oder schreit einer. Ja, der letzte Tropfen geht immer in die Hose. Michael Jackson ist in der Bahn. Ja. Den Beruf. Ja, okay, der Beruf hat jetzt. Wir haben gerade über die Berufe geredet. So, ich frage mal euch: Du hast mich angeschrieben, hast gefragt, ob du in die Sendung kommen darfst oder mit deiner Band in die Sendung kommen darfst. Genau, später, ja. Na, und jetzt wollte ich mal wissen, wieso? Ja, also der Grund war dafür auf jeden Fall, dass halt, dass wir halt mehr Leute erreichen, um halt den Laden auch nächste Woche voll zu bekommen im Tsunami, weil wir halt. Uns kennt halt nicht wirklich, oder uns kennen nicht wirklich gerade viele Leute, weil wir da aus dem Land kommen. Die anderen Bands jetzt auch nicht so, ne? Ja, ich meine, und deswegen, wer uns hört und wer die Musik mag, wem es gefällt, dass die Leute Bock haben und am 13.11. Am 13.11. nächste Woche im Tsunami-Club, in Köln ja. Vorbeikommen Köln, werden und hier einen geilen Abend zusammen haben und einen heben werden. Auf jeden Fall. Ich war ehrlich gesagt noch nie im Tsunami-Club. Ich war der ist drin. Ja, klein, aber fein. Ich war einmal da gewesen. Ziemlich cooler. Ja, ich war schon. Boah, MC, ja, mach alles MC kaputt. Macht hier Randale, ja, mach alles kaputt. Ja, wir haben gerade schon geprobt, deswegen sind schon einige Bier-Intos, aber okay, wir lassen uns das nicht anmerken. Ja, Tsunami Club ist auf jeden Fall in der Südstadt. Liebe Kölner und Kölnerinnen, wenn einer gerade zuhört. Es gibt wir haben gerade viele Leute, 10 Leute sind's. Ah, jetzt sind's wieder 14, oder? Nee, aber ist egal. Kümmer dich nicht um die Zuhörer. Alles klar, okay. Auf jeden Fall zurück zur Show. Es gibt auf jeden Fall eine geile Lasershow mit richtig geilen Pyro-Effekten und tatsächlich, okay. Ich werde mich selbst überraschen lassen. Ich wollte mir schon immer die Augen lasern lassen. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Jeden Fall günstig, also. Wieso hast du Kontaktlinsen? Ich habe Linsen, genau. Nee. Weiße Kontaktlinsen. Ja. Aber es ist auch nicht gerade immer so schön, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und hat schon einige Bindehautentzündungen, weil du ja den Dreck dann, wenn du, keine Ahnung, schon ziemlich dicht morgens früh bist und dann dir die Linsen rausholst, ist es halt nicht gerade sehr ratsam, mit dem verschmutzten Fingern im Auge rumzupulen. Und, das ist der Grund, warum ich keine Kontaktlinsen habe. Ja, und dann 2 Tage später zum Augenarzt gehst und der sagt dann, oh, ihre Hornhaut ist wieder entzündet, ziemlich verletzt. Naja, okay, so ist das. Mit der Schönheit. Tja. So ja. Ist das, ja. So schaut's aus. Aber wir sind nicht immer dicht bis in die Haarspitze. Aber was kostet denn eigentlich so eine Laserung? Was soll das kosten? Bei uns 7 Euro, ne? Ja, 7 Euro kostet Eintritt. Ah. Ja. Ach so, jetzt, ich hab gerade die Augenlaserung. Alles klar. Also es kommt drauf an, wo du es machen lässt, in welchem Land. Also ist es oder in welchem Club. Ein Kumpel von mir, der hat es in Indien machen lassen. Das hat auch ganz gut geklappt. Auch damit Punk? Wenn er danach nicht irgendwie gedacht hätte, er könnte irgendwie ohne Sichtschutz, irgendwie ohne Augenschutz irgendwie flexen. Und da war natürlich die ganze Laserung von Arsch. Ach du Scheiße. Ja. Das ist nicht so toll. Ja. Aber der letzte, den ich getroffen habe, der gelasert worden ist, News of Zeit, der war, der hat, glaube ich, 6.000 Euro bezahlt. Krass, ja, okay. Aber das war dann hier so bei Deluxe-Laser. Ja, okay. Ja, irgendwie mit allem drum und dran. Ja. Ja, du sagtest gerade, 7 Euro kostet die Abendkasse. Also es gibt auch noch Vorverkauf. Also ich glaube mal, Silikontüten sind teurer. Die sind definitiv teurer, ja. Definitiv. Ah ja, so eine Silikontitte. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. So eine, ne? Ja, eine. Kommt immer drauf an, ob du Rechts- oder Linkshänder bist. Ja, also wenn man, klar. Das, naja, okay. Aber anderes zwei Thema. Zwei sind besser. Wie, willst du auch eine oder was? Ja, einer für den Peter, einen für mich. Ja, genau. Nicht schlecht. Ich nehme dann auch 2. Mit so einem, egal. Schön großen anderes Thema. Nippelvorhof. Ja. Könnte man eigentlich auch so machen, dass man so ein kleines Ventil an der Seite hat. Da kann man sich dann dementsprechend, wenn man abends weggeht, kann man ein bisschen mehr Luft reinpumpen. Na? Und dann sind sie ein bisschen größer. Das stimmt. Und dann, wenn man tagsüber irgendwie so einen Office-Job hat, dann lässt man es ein bisschen, dass die Kollegen nicht ausflippen, kann man dann so ein bisschen Luft rauslassen. Das wäre auf jeden Fall. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio geht oder so, oder ein bisschen, ne, oder dann brauchen wir ein bisschen weniger Luft, weil dann wackelt der nicht so viel. Genau, für die Luftpumpen. Das ist ja eine Marktlücke, glaube ich. Also sowas gibt es zum Beispiel gar nicht. Gerade für Konzerte, ne? Wäre das gut. Was? Ja, Sex sells. Also, ne? Wenn man also Titten sollten hat. Wir uns jeder eine Titte implantieren lassen. Ja, vielleicht solltet ihr einfach irgendwie auch irgendwie euch musikalisch vielleicht weiterentwickeln oder so, oder? Mhm. Obwohl, das ist so. Eigentlich ist es auch für den Arsch. Auch für den Arsch, ne? Auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, die ganze abgeschissene Enthüllungsgefahr. Habt ihr jetzt eigentlich irgendwie, wenn ihr jede Woche im Proberaum rumlungert, ne? Wie viele Lieder probt ihr dann ständig? Ehrlich gesagt, wir proben ja nicht jede Woche. Wir proben vielleicht. Jede zweite Woche. Jede zweite Woche. Ist wahrscheinlich bei euch auch noch so ein Alibi-Projekt irgendwie. Um gemeinsam zu saufen. Kann es sein? Ja. Auch. Kann man auch so sagen, ja. Nee. Nee, aber. Also, es ist nicht unser Männerhoch. Wir betreiben das schon wirklich konstruktiv. Also, stehen in eurem Proberaum keine Bierflaschen rum. Gehe ich mal davon aus. Naja. Leere. Ja, schon, hin und wieder auch. Doch. Wie viel Prozent mehr Platz hättet ihr, wenn ihr euer Leergut raustragen würdet? 50 auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Nein, wir proben schon, soweit es geht, regelmäßig. Ich meine, wir sind jetzt auch mittlerweile Mitte 30, kann man sagen. Oh, so alt. So, ich bin 28, Moment mal. Und ja. Also ihr habt so mit 20 angefangen. Genau, ja. Ja. Wir hatten davor auch schon Bands gehabt. Wir haben halt 2002 dann irgendwann die Smarties gegründet. Und zwischenzeitlich sind wir auch noch in anderen Projekten verwickelt. Und wir hatten auch, wie gesagt, früher mal auch eine Combo halt, auch jetzt quasi in dieser Konstellation. Dann hießen aber nicht die Smarties, sondern The Three Funky Jazz Weasels. Und da haben wir halt auch so ein bisschen Metal-Punk gemacht und dann... Und rumgeweaselt. Ja. The Weasels. Three Funky Weasels on Speed. Ja, auf jeden Fall. So war das, ja. Ja. Ja. So sieht's aus. Ja, sollen wir noch ein Liedchen spielen? Ja, wir spielen noch was Liedchen. Was hätten wir noch im Angebot? Ihr habt ja vorher schon irgendwie, in den letzten 10 Minuten vor der Sendung habt ihr noch so ein paar Musikwünsche von euch gegeben. Ja, genau. Das war zum Beispiel hier die Terrorgruppe, die gerade auch wieder sich reaktiviert hat. Ganz genau. Ja. Obwohl ich jetzt die neuen Sachen auch nicht so umwerfend finde. Nee, ist ein bisschen langweilig, ne? Ja, ich finde auch. Also 90ern, also in den 90ern waren die Terrorgruppe absolut der Hit. Ja, die haben damals jetzt, mehr Feuer im Arsch gehabt als jetzt. Jetzt ist es ziemlich ein abgetragener Schuh. Endlich über Scooter. Ja, das ist ja auch. Was? Endlich über Scooter. Die haben sich auch wesentlich verschlechtert seit den 90ern. Also mit Hyper, das war schon wirklich ein geiler Song. Oder How Much Is the Fish? Genau. Ja, das zu Scooter gibt es überhaupt noch? Scooter. Ja, klar. Echt? Gibt's noch, ja klar. Ja, aber warum sollen die aufhören? Es gibt eine Menge Autoscooter. Stimmt, ja. Es gibt keinen Grund. Es gibt genug. Ja. Kirmes. Ja, wir spielen jetzt von Melodien für Milliarden. Das war, glaube ich, eine der ersten Platte von denen, ne? Gruppe, ne? War irgendwie Fick Party 2000, war die Single und dann kam die, glaube ich. Kenne ich gar nicht. Ich kenne jetzt nur von 96 die Melodien für Milliarden? Melodien für Milliarden, genau. Ja. Die mit den Bärchen drauf. Ne? Ja. Namen vergessen heißt das Lied. Ganz genau. Ja, Terrorgruppe. Die älteren Menschen erinnern sich noch an diese Band. Jawohl, ja. Damals. Ja. Naja, okay. Ja, ihr seid ja auch so ein bisschen retro, ne? Weil so in diesem Spaß-Punk-Sektor ist eigentlich auch nichts mehr los, oder? Ist auch mittlerweile ziemlich ausgelatscht, tote Hose. Und das Zeug, was ihr da jetzt hier an die, was ihr euch jetzt gewünscht habt in der Playlist, ist ja eigentlich auch alles alt. Ja, aber ich. Abgetragen. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich finde, die Songs machen ja immer noch Spaß. Also, wenn man so hört, nur. Ja, es gibt halt nicht mehr wirklich jetzt viele Bands, die mich halt umhauen, also oder die einen flashen, wo das Gefühl rüberkommt, was man dann damals in den 90ern hatte. Wobei aber ich hatte letztens so ein kleines Erlebnis, dachte ich so, Mensch, was ist das für eine geile Musik? Und das war dann auf jeden Fall richtig cool, der Sound. Und das war hier von, wie heißt der Typ nochmal, von Boss. Kann das sein? Gibt es da nicht irgendwie so einen Rapper? Ich weiß es nicht. Oder nicht. Oder war das Bushido? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich so, Mensch, richtig gute Musik. Gefällt mir. Ja, du weißt aber nicht, du weißt jetzt aber nicht, von was du redest. Nee, den Song weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, okay. MC, kannst du mal kurz? Ja. MC Hammer. Was denn? Das Bier aufmachen. Ach so. So, nach Tanken. Ja, wie gesagt, es momentan ist halt echt spärlich mit diesen Spaß-Punk-Bands. Wird ja auch sehr schnell verschrien als ja, nee, ist ja gar kein Punk und bla bla bla. Ja. Ja. Eigentlich Punk, traurig, ja. Was ist Punk? Genau. Da fängt es an, ja. Ja, ich meine, Punk ist das, was du draus machst, ne? Und wenn du jetzt irgendwie selbst behauptest, du bist Punk, dann bist du Punk. So sehe ich das. So schaut's aus, ja. Und wenn jemand anders irgendwie sagt, nee, das ist ja gar kein Punk, dann sag ich Scheiß drauf. Ich bin Punk. Ja. Kann niemand was dagegen sagen. Ganz genau. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt nie irgendwie was damit zu tun gehabt, von wegen, dass wir ja ne, diese politische Sache raushängen lassen nee. Wollten. Also sondern ich denke, man weiß schon, wo wir stehen und was unsere Aussage ist. Und müssen es da nicht nochmal großartig an die große Glocke hängen. Ja, aber ihr macht es halt nicht zum musikalischen Thema. Genau, das würde ja, aber nicht, glaube ich, zu macht uns halt so anders, anders irgendwie. Aber richtig, ja. Das ist klar. Ne? Das stimmt wohl. Ja, mach ich ja jetzt auch nicht. Ich mache jetzt auch keine Polit-Sendung. Hallo? Nee. Ja, aber dass ich was gegen Nazis habe und dass von mir aus so viele Leute wie möglich hier einwandern dürfen und herkommen dürfen, ist auch klar. Da so muss ich jetzt keine irgendwie... Das keine Predigt, keine Bergpredigt halten oder sowas. So sieht's aus, genau. Ja. Ja. Wir sind keine Campinos. Ja, Alter, der hat ja seine Aktion gebracht mit der CDU, wo er da auf dem Fest gespielt hat. Wie? Der hat auf dem CDU, hat er Martin Frege oder was? Nee, Andreas Frege. Ja, der Campino hat doch hier an Tagen wie diesen, ja. Wurde auch komplett verwurstet, wo er in, war das im Oktober, CDU hat Oktoberfest. Nee, das sind zwei Veranstaltungen. Einmal auf dem Oktoberfest hat er es gesungen, genau, der Blaskapelle hat es gesungen. Gespielt und er hat gesungen und hat sich dann irgendwie so Stage-Diving-mäßig dann irgendwie von den ganzen Lederhosentypen dann über die Bühne, durchs Publikum tragen lassen. Ein wunderbares Video. Ja, aber für alle Leute, die so wie ich die toten Hosen scheiße finden, schaut euch das an. Und dann gibt es noch eins, wo halt dann die Angela Merkel und irgendwie die ganze CDU halt an Tagen wie diesen singt. Ja, das ach ja. Und ja. Er hat dann irgendwie persönlich ist er dann von der Merkel angerufen worden und die hat sich dann entschuldigt und das fand er total geil natürlich, ne? Mal wieder ernst genommen zu werden als Berufsjugendlicher. Tja. Mit knapp 60 Jahren. Ist er schon so alt? Ich weiß es nicht. Fast. Hey, also ich meine. Kamen die nicht aus Düsseldorf? Die Toten Hosen. Ja, ja. Wir kommen immer noch aus Düsseldorf. Ja. Ich denke mal, diese Toten Hosen sind ja, die haben ja auch bei diesem Jamelfest gespielt. Das fand ich auch sehr hervorragend. Das ist so ein Jamel ist irgend so ein Kaff im Osten, ne? Mhm. Mhm. Ach ja, klar, natürlich. Und da ist so eine Familie, so eine Künstlerfamilie, die macht da jedes Jahr so ein Försterfest oder sowas. Genau, ne? Ja, holt ja. Den Förster aus dem Wald oder sowas. Ja. Und da haben sie dann halt spontan halt die Ärzte, sondern die Toten Hosen zugesagt, weil dann haben irgendwelche Nazis haben denen die Scheune abgebrannt. Genau, diese Künstlerfamilie da, ne? Genau. Ja. Und dann hat, so Sachen finde ich cool, oder diese Aktion von Toten Hosen, wo sie dann in WGs gespielt haben. Haben sie dann irgendwie so eine geheime Tour gemacht? Ja, Wohnzimmer. Wohnzimmer-Tour. Ja, das war was Exklusives. Und es sind so Sachen, finde ich cool. Allerdings, man darf halt den Campino halt nicht ans Mikrofon lassen, weil da kommt nur Quatsch raus. Ja. Tja. Altersdemenz. Ja, das ist auch so, halt auch, ne, mit diesem, was ist Punk, was ist nicht Punk oder so. Zum Beispiel die Ärzte, ich persönlich mag die Ärzte weiterhin. Das sind halt witzige Typen, ne? Witzige Typen, du bezahlst 35 Euro. Ja. Das finde ich noch angemessen. Ne? Ja, ist ja egal. Also ich meine, wenn Hosen habe ich auch schon gesehen, wo ganz wenig Geld und da haben sie dann irgendwie welche alte englische Punkbands wie Vibrators und sowas reaktiviert und haben und UK Subs und was okay, ich alles und haben die dann auf die Bühne geholt und haben dann ihrem Publikum diese dickärschigen Freiwillige Feuerwehr-Tussis haben sie dann halt mehr oder weniger gezeigt, wie Punkrock auch klingen kann. Ah, okay. Das fand ich natürlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, die hatten halt damals schon wahrscheinlich ihre guten Tage gehabt in den 80ern, aber das ist auch schon längst vorbei. So, nee, das war nicht in den 80ern, war ach so, später. Okay. Ja. Nee, aber wie gesagt, ist ja egal, ist ja alles nur Unterhaltung, ist ja alles nur, ich meine, man braucht sich ja nicht dafür interessieren, man braucht sich auch nicht drüber aufregen, wirklich. Ja. Also ich reg mich ja nicht wirklich über die Toten Hosen oder sonst irgendwas auf. Das ist doch alles nur, das ist nur Geplänkel. Auf alle Fälle. Ja. Habe ich jetzt auch kein Problem mit, nur weil der aus Düsseldorf kommt, es ist eigentlich auch eine ganz nette Band, die ich immer auch wieder ganz gerne höre. Die Toten Hosen? Mhm. Ja. Ah, die älteren. Wobei ich also den Schlagzeuger von den Ärzten mehr schätze, weil auf den Live-Konzerten ist er natürlich irgendwo ein bisschen schenkungsseliger. Der wirft halt immer ganz gern Holz in die Menge. Und, Achso, ja. Du als Schlagzeuger, die fängst es dann auf und freust dich. Ja, aber neue Sticks und keine neuen kaufen. Ohne Quatsch. Der Thomas hat so einige Drumsticks von Bela. Ja. Ich war halt nur am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja, der ist ja dann mal Zeit am 13., ne? Am 13.11. im Tsunami-Club dann halt auch mal diese Sticks dann halt weiterzureichen ans Publikum. Ja, auf jeden Fall. Generation. Auf jeden Fall. Ja, genau. Kommt herbei und dann... Also Leute... Das ist ja dann so eine Art Wanderpokal, ne? Das ist ein Wanderpokal. Das muss dann halt weiterreichen. Ja. Nicht einfach daheim irgendwie in deiner fast abgefackelten Bude da irgendwie auf den Drumstick hocken und sich drüber freuen, sondern das ist auch Verantwortung. Muss weitergereicht werden. Das ist eine Verantwortung. Auf jeden Fall. Da kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen. Ja. Kann man machen. Man kann es auch lassen. Ist gesünder. Aber ich weiß nicht, was ihr da wieder denkt. Also Schlagzeug spielen. Ja. Hatte ich jetzt damit gemeint. Ja, da sind wir schon wieder bei einem Konzert. Was haben wir noch in der Playlist eigentlich stehen? Noch irgendwas vielleicht von Glück umsonst. Also ich würde ja ganz persönlich einfach mal nicht dabei. Von den WIZO. WIZO. Ja. WIZO. Ja. Ein ganz cooler Song, weil heute ist wieder Sonntag und irgendwie habe ich echt total schlechte Laune. Und warum hast du schlechte Laune? Ja, scheiße, morgen ist wieder Montag. Ach so. Fucked up day. Oh. Auf alle Fälle. Ja. Ja, komm, dann lass mal einfach, das ist doch ein WIZO mal zwei, Spiel mit drei, schlechte Laune. Yeah. So, dann sind wir hier live bei Pogo Radio im Bermuda-Funk oder bei Pankowes Radio. Ja, nehmt mal das Mikrofon. Jetzt ist wieder einer bisschen echt. Also, ja, kein Wunder, dass aus eurer Band nichts wird, wenn ihr ständig aufs Klo müsst. Der Peter hat die gleiche Blase wie ich. Ich bin eigentlich ganz froh. Weil, Wie habt die gleiche? Ja, immer wenn wir unterwegs sind, heißt das, entweder er muss raus oder ich muss raus. Meistens müssen wir beide raus, mal pinkeln. Also extrem blöd ist es ja wirklich, wenn du in der U-Bahn sitzt, ne? Und dann irgendwie von hier nach Bensberg oder so fährst und dann hast du eigentlich keine andere Möglichkeit, als einfach mal eine Station auszusteigen. Ja, genau. Dann muss der Thomas wieder warten. So, da ist er wieder. Ja, wir haben über das Pinkeln gesprochen, Peter. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran, ja. Hallöchen. Ja. Vom Klöchen. Frisch mit frisch gewaschenen Händen. Nicht wirklich. Boah. Leckerbäcker. Ja. Ich habe extra eine Woche nicht geduscht. Ja. Nee. Spaß beiseite. Hier riecht es nach Sorgutan, also ich glaube, du bist steril. Ich habe mich auf jeden Fall gewaschen heute. Also ich putze mir die Zähne auch mal mit Sorgutan, das geht auch nochmal sicher. Das kann man auch von unserer kleinen Band. Ja, kleinseitig, also der Thomas ist ja schon mindestens 2 Meter groß. Der muss ja, ungefähr. Ja, oder? Ja, 2 Meter ja. Doch. 2 Meter? Ja, der Markus ist auch. 1,98 Meter. Mit meinen Plateauschuhen sind es dann 2,3 Meter. Die kann man jetzt nicht sehen, aber Schuhgröße. Thomas trägt heute Alter, was ist denn so eine Schuhgröße? 47. 47? Ja. Nicht Alter. Echte, oder? Der Thomas ist ein großer KISS-Fan, ne? Der hat immer Plateauschuhe an. KISS Rules. Ja. The hottest Band. Oder? Es wäre ja blöd, wenn du jetzt Schuhgröße 43 hättest, ne? Das wäre nicht so cool, ne? Das sieht irgendwie so komisch aus wie so ein. Ja. Ich frage mich, wie du das dann mit dem Fußpedal machst. Mit dem Schlagzeug. Aber es funktioniert. Das funktioniert, ja. Ich spiele meistens immer barfuß. Also sieht das Schlagzeug sieht ja aus wie so ein Kinderschlagzeug dann wahrscheinlich. Ja. Nö, also das sieht eigentlich ganz relativ normal aus. Also ja, von deiner Sicht aus ne, wahrscheinlich. Man kann ja den Sitz auch hinten runterstellen, dann sitzt ein bisschen tiefer und dann ist das ergonomisch auf jeden Fall und die, gut. Und die Becken sind dann auf deinen Schenkeln irgendwie montiert. Nein, die hängen so auf 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch, da komme ich ganz gut dran. Ja. Ich denke, ich mache das ganz gut. Ah ja, so, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, wir können noch was spielen. Lass die Lokalmatadore, oder? Ja. Die Swoons, ja genau. Die Swoons. Die Swoons. Ja, heute spielt, heute ist gute Laune angesagt hier. Das heißt, heute ist Sonntag, Sauftag, Prosit. Habt mal gute Laune, ihr Arschlöcher da draußen. Yes. Thank you. Hello, ladies and gentlemen. Wir haben uns, die Band Smart ist hier gerade im Studio und sie hat sich gerade entschieden dazu, auch mal was Unplugged zu spielen. Hätte ich eigentlich auch früher drauf kommen können. Ja, das ist, oh, der Pop. Der Pöbel. Pop-Up-Schutz ist ab. Ich ziehe es mal wieder über das Mikrofon, ganz stimmt die zart. Jetzt? Oh. Oh yeah. Yeah. Okay, Ladies. Wir machen das jetzt so, warte mal, ich mache mal das Mikro hier. Das Mikro nehme ich und dann mache ich das so. Na, weil es ist nämlich ein, Okay. Ja. MC muss ein Mikro haben. So, so dann machen wir heute... Wer singt denn eigentlich? Du, als Bassist? Nee, ja, wir sind beide. Ja, aber dann, warte mal, ich mach mal dein. Machen wir's so. Ich singe das Lied nicht, das ist Markus' Lied. Das heißt Sex, the Drugs and Rock'n'Roll. Und das haben wir auch lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Hat aber auch nur 3 Akkorde, von daher wird es nicht so schwierig sein. Interessanter Titel, ne? Ist, glaube ich, nur niemand drauf gekommen. Nein. Nee, deswegen. Wir sind die einzige Band, die diesen Titel vertreten und erfunden haben. Von daher geht's los. Ja. Hey, der Peter kann's noch. Passt ja auch ganz gut zum Sonntag. Ja. I woke up this morning. The girl beside me wasn't my darling. I asked myself, what have I done? The voice inside me said, I had some fun. I had some sex, drugs, and rock and roll. Drugs, and rock and sex. Drugs, and rock and roll. Stood up and fell down. I stood up and fell down, down on the ground. I looked up and looked down, and then I smoked the dope I found. I had some sex, drugs. And rock and roll, sex, drugs, and rock and roll, sex, drugs, and rock and roll. I had some sex, drugs, and rock and sex, drugs, and rock and sex, drugs, and rock and roll. Also, ja, sparen euch jetzt die dritte Strophe. Ich sag euch eins, ne? Wenn er dann im Podcast bei pogoradio.de dieses Lied hört, dann werdet ihr euch fragen, warte, ich nehme mal das Mikro, ja. Dann werdet ihr euch fragen, warum ihr überhaupt so viel Geld für ein großes Studio ausgibt. Weil okay. Es hat sich ziemlich gut angehört. Ja, ja, thank bedankt. You. Aber die Aufnahme ist nur Mono. Ja, geil, machen wir uns aber mal ein Single draus. Ihr könnt euch rausschneiden und könnt dann irgendwie das auf Kassette pressen. Mono für alle. Ja. Ja, ist cool. Danke. Ja. Ja. Mono für alle. Die sind auch gut, das stimmt wohl. Ist eine coole Band. Bisschen eigen, bisschen krank, aber gut. Aber gut, aber heilsam. Mhm. Ja, Leute, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, wie gesagt, wir sind das Marsleys und sind in Köln. Am Freitag, 13.11. Den 13. Ich glaube, jetzt weiß es auch mittlerweile jeder. 13. Freitag. Und auch danach dann irgendwann in Sinners Club in Opladen. Genau, mit keine Reue. Ja. Falls der Steffen zuhört, viele Grüße an Opladen, Leverkusen. Lange nicht mehr gesehen. Ich war in Opladen im Kulturausbesserungswerk vor ein paar. Ah, okay. Am Wochenende? Vorletztes Wochenende war ich dort. Da haben Stone Age haben da gespielt. Stone Age, das sagt mir auch was. Ja, ja, die gibt's, da gab's die noch, ja. Oder sind die schon oder wieder, aus oder ihren so. Gräbern auf ja, ich glaube, die kriegt man nicht tot. So. So eine solche Bands kriegt man nicht tot. Da waren auch drei Bassisten auf der Bühne und so. Und ja. Körper geht nicht. Ja, krass. Ja. Ja, wir waren auch mal in Bremen, da hatten wir auch eine Band gehabt, Bass Aldrian, mit drei Bassisten, das war auch ziemlich schweres Metall gewesen. Aber geil. Ja. Also das ist auch schon ja. 10 Jahre her, mindestens. Da waren wir noch jung. Ja. Ja, jetzt sind wir alte Säcke und haben faule Eier. Ja, so also genau ja, wollte man es, glaube ich, nicht wissen. Ne? Ich sehe da mal drahtig aus. Ja. 90, 60, 90. So, wir spielen jetzt ein Lied, oder? Obwohl, wir haben ja gerade eins gespielt hier. Ich wollte gerade sagen. Gerade ein. Wir haben so viel Bescheuert. Musik jetzt schon gespielt. Echt? Ja. Lass wieder noch ein bisschen was babbeln. Ja, genau. Ja, also, falls jetzt irgendwie ein Label zugehört hat und das Lied für gut erfunden hat. Ja, ich habe hier jetzt drauf gelesen, ihr wart bei Proppe im Studio am Eigelstein Köln. Ja, genau, das ist der. Ja, da frage ich mich halt, warum. Das kam. Warum macht das nicht bei euch schön im Proberaum? Da habt ihr alle Zeit der Welt, könnt ihr euch schön irgendwie einmuckeln und da die Lieder aufnehmen, ne? Wir sind zu faul, wir haben keinen Bock darum, uns. Die Sache ist, wenn du es halt immer selbst machst, dann konzentrierst du dich halt zu sehr auf das Technische und das ist eigentlich schon praktischer. Wenn ich es selbst mache, geht es ziemlich schnell. Das ist richtig. Ja, nur wenn du halt dann irgendwo die ganzen Kabelsalat und immer das Mischpult und den Sound machst, du kannst halt dann wirklich nur, wenn du in die Schule gehst, auf deinen Sound konzentrieren und wirklich auch nur dein Instrument Zeug einspielen und dann musst du dir keine Gedanken drüber machen, wie jetzt die Regler, das Mischpult eingestellt ist. Das ist immer so eine Sache. Ja. Deswegen ist es für uns als Band einfacher und ich denke, das Produkt ist am Ende des Tages auch irgendwo besser, wenn man es dann irgendwo professionell einspielt. Ja, es muss halt jemand sein, der auch mit eurer Musik kann, ne? Ja, dass er irgendwie dann irgendwie andere Vorstellungen hat als ihr, ne? Weil das ist so jemand, da habt ihr dann halt, ihr seid ja ein eingeschworenes Team, ihr macht seit 10 Jahren zu dritt, macht euren Sound und ihr seid sozusagen, ihr seid ja schon blutsverwandt, ne? Ja, Ja, Gott, Markus, du bist ja irgendwie mehr adoptiert, ne? So Kind und Kegel. Ja. Aber wie gesagt, also wenn da holt er euch einen Fremden ins Haus. Das war so gewesen, der dann irgendwie Party kennengelernt und ja, Party kennengelernt. So kam das halt einfach. Ja. Ich habe gesagt, ich spiele in einer Punkband und wir brauchen irgendwie ein Studio. So kam das halt. Ja, nee, weil wie gesagt, also es ist immer besser, wenn man dann halt das dann alles. Wenn man schon zu dritt so eingeschweißt ist, dass man das dann irgendwie sich auch selbst drauf schafft. Ne? Ist ja nicht so kompliziert. Das ist ja keine Raketentechnik. So ein Mischpult funktioniert halt. Ne? Volumen hoch, runter. Ja, klar. Damals haben wir nur mit Kasi aufgenommen. Ja, klar. Ja, Kasi hin und her. Das und ging dann auch ganz gut. Da konnte man die Spuren immer mit so einem Doppeldeck, konnte man das immer so. Ja, aber es ist halt. Ich sag jetzt einfach mal, es ist verdammt einfach. Ihr habt es jetzt nicht selbst gehört, ihr habt den Kopfhörer auf, aber wenn ihr euch die Aufnahme dann anschließend anhört. Ja, geil, haben wir schon einiges parat. Ja, cool. ist halt Mono, ne? Ja. Ist halt Mono-Kanäle. Und aber es reicht eigentlich. Hm. Ne? Es geht auch nicht immer darum, dass es irgendwie alles energiereich und fett kommt, sondern es geht darum, dass halt auch so ein Spirit und auch so ein Gefühl so rüberkommt. Ne? Ja. Und das ist halt, wenn halt der vierte dann der Mischer ist, der muss halt dann auch mehr oder weniger auch genau wissen, was ihr wollt. Genau. Und nicht, was er will. Ne? Weil viele Mischer sind so ein bisschen eigenverliebt und machen dann ihren Sound raus. Ne? Sound raus, ja. Und sagen, ey, die Gitarre, die können wir noch doppeln und dann können wir noch das machen. Ne? Ja. Und ey, müssen mehr Halle auf den Gesang. Ne, ist alles Quatsch. Ja. Ne? Das macht das Ganze zu einem beliebigen Produkt. Weil der selber Vorstellungen hat, er will auch ein guter Mischer sein, so wie der von bla bla bla. Und, und dann kommt irgend so ein beliebiger Schwachsinn raus. Das stimmt. Nee, wir müssen mehr Höhen reinmachen. Weil die Amis, ne, die haben es ja vorgemacht. Ne? Ey, da kann man noch mehr Höhen reinziehen. Und da kann man noch mal was machen. Ne? Labern eins zu und dann sitzen sie vor ihrem Mischpult und erzählen dir erstmal, dass es irgendwie 10.000 Euro gekostet hat. Das ist sowas von scheißegal. Ja, das ist absolut korrekt, weil 10.000 Euro würden wir auch nicht bezahlen. Also nein, das ist die Bandkasse ist auch sehr ja, nee, es ist aber das Quatsch. Es macht sich Band aus. Ja. Ne? Das ist alles, ich habe mich da in meinen jungen Jahren habe ich mich da so verarschen lassen von so. Du hast auch in der Band gespielt. Ja, von so Klugscheißern, die irgendwie uns erzählt haben, wie wir klingen müssen. Und unsere Aufnahmen auf dem Vierspur, die waren einfach geiler. Die waren natürlich, haben die gerauscht und sowas, ne? Aber die waren geiler vom Sound her, als das, was wir dann in einem Profi-Studio dann abgeliefert haben. Weil die es einfach nicht hingekriegt haben. Ja, es ist auch das Feeling, was man einfach hat. Ne? Wenn du auf Klick aufnimmst, dann einen Stock im Arsch. Und dann, jedes Instrument einzeln und dann, da kann man hier noch was ziehen und da kann man noch irgendwas machen und dann, ist kein Problem, wenn du dich verspielt hast, weil ich kann das alles triggern, ne? Ja. Super, ey. Interessiert mich ein Scheiß. Es stimmt, ja. Ja, ist also, einfach Schwachsinn. Wir werden auch nächstes Jahr irgendwie alles zusammen irgendwo im Studio aufnehmen. Also wir wissen schon wo. Ja, wir haben das schon geordert, haben schon ein Studio rausgesucht und ich denke, da wird dann die nächste. Ja, irgendwo muss das Geld hin, da geht ja alle arbeiten, ne? So schaut's aus. Ja, ja ich nicht. Also meine Frau geht mit arbeiten. Ja. Ich bin Hausmann. Und auch du bist Hausmann Student. Und hast du aufs Kind auf, oder was? Er ist Hausmann, denn er ist Hausmann. Nein, Quatsch. Wie in deiner fast abgekugelten Wohnung oder was? Nein, ich bin kein Hausmann. Ich bin, wie gesagt, auch Bürotäter, Schreibtischtäter und mehr zu möchte ich hier nicht. Du weißt aber, mit deiner Größe immer auf Schreibtischstühlen rumsitzen, das macht ja irgendwie. Kaffee ist immer lecker. Schlimmes Kreuz, ne? Du musst aufpassen auf deine Wirbelsäule. Ich würde sagen, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Schon. Das war hier der Pogo-Radio bei Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 11.11. ist, dann ist es meine Wiederholung. Unser Gast waren die Smarthlies. Und jetzt dürfen Sie noch ein Lied wünschen. Sonnenstrahl. Wir können auch noch eins von euch spielen. Was halten davon, ne? Ja, dann machen wir noch einen Sonnenstrahl Sonnenstrahl. Zum letzten Abschluss, genau. Ja. Die Sonne scheint auch immer im Kopf. Last but not least. Ja. Okay. Macht's gut. Viel See you later next Mach's Friday. Gut, ciao. Ja. Bis Freitag. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche. Danke. Die Sonne rein, sind alle Gedanken.